Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde in Memoriam Bo Diddley. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Lebensfreude und Unbekümmertheit strahlt diese Bo Diddley Single aus dem Jahr 66 aus. Das ideale Hochzeitslied für junge oder nicht mehr so junge Paare. Bo Diddley war 37, als er den Song aufnahm. Auf Bo Diddley Platten gibt es mehr Humor, Komik oder wenn man will auch Albernheiten, auch mehr Vaudeville und Exotika als auf den meisten Platten seiner Rhythm and Blues Kollegen. Aber in seiner Trickkiste waren auch sinistere Charaktere, manchmal mit Voodoo-Attributen, manchmal waren sie einfach traditionell dicke Lipper-Riskierer. Hier ist einer der vielen Variationen über einen weit verbreiteten Rhythm and Blues-Riff. I spill beans. I'm bad, and me don't mess with me. Now all you women, remember when I was 21? That was a year, baby, that I had a lot of fun. But a year has gone by. I'm now 22. I can eat nails, honey, and drink gunpowder soup. I spill B-A-D. I'm bad. Don't mess with me. Now, honey, you better tell your husband, quit sneaking, peeping at me. He wanna find out the man that I'm the supposed to be. Now I'll misuse it real, honey, and mess up his face. I'll even try to snatch both of his legs out of place. B A D Bad. One more question, honey, before I start to stutter. I can even tell you why. White milk make yellow butter. I'm B A D Bad. You asked me, honey, what it was all about. You even asked me where the light went when it went out. I'm B A D Bad. Don't mess with me. Oh, oh. Thank you. Kontrabass. Statt mit Kontrabass eingespielt wurde diese Bo Diddley-Nummer, 1962 war das, I Can Tell, der Song über die Entdeckung, dass die Geliebte den Helden nicht mehr liebt, erschien 1962 als B-Seite von You Can't Judge a Book by the Cover. In den 70er Jahren tauchte der Song dann im Repertoire der britischen R&B-Institution Dr. Feelgood wieder auf. Davor gab es eine Variation über den Riff von I'm a Man, Manish Boy und diversen anderen Songs. Diesmal sagt der Held von sich I'm Bad. Der Song erschien 1956 als B-Seite von Who Do You Love? Well, I think I wanna say one thing right now. Instead, I think I said two things. I like myself some rock and roll. I like myself some rock and roll. I like myself some rock and roll. Well, I like myself some rock and roll. Well, good for the young, good for the old. Baby, that ain't rock and roll, that's jazz.

Die Vielseitigkeit als Geschäftsprinzip des Musikers wurde gerade als kleines Hörspiel inszeniert. Der Dialog zwischen Auftraggeber oder Manager und einem Musiker, der sich, seine musikalischen Fähigkeiten und die von Vater und Schwester anpreist, wurde 1961 in Bo Diddleys Heimstudio in Washington D.C. aufgenommen. Der Titel dieser Talentprobe ist Background to Music, erschienen erstmals 1966 auf der LP The Originator. Los ging diese Bo Diddley-Trilogie mit einem Track, der zwar Rock'n'Roll heißt, aber auch etwas Jazz enthält. Den spontanen Anflug von Scat-Gesang nämlich. Wie sagte Jerome Green, that ain't Rock'n'Roll, that's Jazz. Die Nummer erschien erstmals 1962 auf der LP Bo Diddley & Company. Nach Rock'n'Roll gab's einen Ausflug in spanische Gefilde, Spanish Guitar, ein Track von der LP Have Guitar Will Travel aus dem Jahr 1960. Aus demselben Jahr kommen die nächsten beiden Nummern. Yeah. Jahr 1960 war Bo Diddley von Chicago nach Washington D.C. umgezogen. In seinem Haus brachte er auch ein Tonstudio unter, sodass er ohne Zeit- bzw. Kostendruck und ohne Kommentare von Produzenten eigene Songs aufnehmen konnte. Die beiden Nummern gerade wurden in seinem Heimstudio aufgenommen. Los ging's mit Live My Life. Danach gab's einen Track, den das CD-Booklet als Sick and Tired identifiziert, tatsächlich aber Hey Pretty Baby heißt. Bo Diddleys akribischer Biograf George White hat das herausgefunden und in seiner exzellenten Bo Diddley-Diskografie von 1993 klargestellt. In der aktuellen Ausgabe des englischen Magazins Record Collector ist eine Doppel-CD mit raren Demo-Aufnahmen aus Bo Diddleys Heimstudio vorgestellt worden. Leider ist sie noch so brandneu, dass ich sie nicht mehr rechtzeitig für diese Soundcheck-Folge bekommen habe. Sobald ich sie habe, spiele ich aber bestimmt den ein oder anderen Track davon hier im Deutschlandfunk vor. Das waren zwei Bo Diddley-Tracks aus den Jahren 1974 und 76. Der erste Song ist eine Komposition von Van Morrison, I've Been Working. Bo Diddley coverte die Nummer auf der LP Big Bad Bo 1974. Diese Platte war aufwendig und zum Teil mit Riesenbläserbesetzung produziert worden. Die Verkaufszahlen der Platten waren aber trotz guter Musik nicht erheblich. Immerhin ist sie auch heute noch, oder besser gesagt heute wieder, als Vinyl-LP erhältlich. Als Import aus den USA. Der stark Gospel geprägte Track danach heißt Ride the Water und kam von einer LP mit dem großspurigen und irreführenden Titel The 20th Anniversary of Rock'n'Roll. Eine ganze Reihe illustrer Gäste machen 1976 bei diesem Bo Diddley-Album mit. Die ehemalige Rhythmusgruppe von Vanilla Fudge, Tim Bogert und Carmen Appice, diverse Gitarristen, zum Beispiel Albert Lee, Roger McGuinn oder Leslie West, und die Congas bei der Nummer gerade spielte Mountain-Drummer Corky Laing. Und noch eine bekannte Größe war neben Bo Diddley bei Ride the Water zu hören, Joe Cocker. Bo Diddley hatte seit Ende der 60er Jahre weiter LPs aufgenommen, darunter einige wirklich gute, wie The Black Gladiator anno 1970. Gut verkauft haben sich in der Regel nicht, und von den vielen Lizenzierungen seiner alten Hits für Wiederveröffentlichungen und Kompilationen sah er nicht genug Geld. Über Wasser hielt er sich mit ständigen Tourneen oder zeitweise mit einem Job als Hilfs-Sheriff von Los Lunas in New Mexico. Yeah. Thank you. Diddley in Gesellschaft von unter anderem Ron Wood von den Rolling Stones. Der Live-Mitschnitt des alten Bo Diddley-Hits Crackin' Up entstand 1988 in Japan bei einer gemeinsamen Tournee mit Ron Wood. Ende 1988 war Bo Diddley auch in Deutschland auf kurzer Tour, ein doppelter Glücksfall für mich, da ich so wenigstens einmal Bo Diddley live erleben konnte und weil ich damals eins meiner ersten Interviews fürs Radio mit einem meiner Helden machen konnte. 1989 brachte Bo Diddley dann einen Fernsehwerbespot für einen Turnschuhhersteller, eine überraschende Bekanntheit jenseits der eingeweihten Blues- und Rockfans und hoffentlich und vermutlich auch richtig gutes Geld. Der Song nach dem Live-Track ist das Titelstück des letzten Bo Diddley-Albums, das mit großem Budget produziert wurde, A Man Amongst Men. Die Platte erschien 1996, Bo Diddley war 67 Jahre alt damals. Erneut erwiesen viele bekannte Musiker Bo Diddley hier ihre Reverenz, unter anderem Keith Richards, Richard Sambora und Jimmy Vaughan. Die Slide-Gitarre bei dem Titelstück A Man Amongst Men spielte Ron Wood, Mundharmonika Billy Boy Arnold, die Maracas spielte der Produzent des Albums Mike Vernon. Der Mike Vernon, der Ende der 60er Jahre das feine englische Blues-Label Blue Horizon etabliert hatte mit Acts wie Fleetwood Mac und Chicken Shack. Bo Diddley blieb bis zuletzt aktiv. Als ihn ein Reporter des englischen Magazins Mojo 2005 in seinem Haus in Florida besuchte, hatte er gerade wieder eine neue Gitarre konstruiert und studierte mit einer Gospelgruppe aus der Nachbarschaft einen Song ein, den er selber geschrieben hat. Satan, get out of my face. Satan, verschwinde. Bo Diddley starb am 2. Juni diesen Jahres im Alter von 79 Jahren. Er starb im Kreise seiner großen Familie. Minuten bevor er starb, hatten die Versammelten den Gospel Walk Around Heaven gesungen und seine letzte Worte waren, dass er jetzt in den Himmel ginge, berichtete sein Enkel Gary Mitchell. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Soundcheck-Folge in Memoriam Bo Diddley ist fast zu Ende. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr, aber jetzt noch einmal der Meister und Kollegen Bo Diddley und Kollegen Don't Let It Go. In a favorite cup. Ooh, ooh. Hold on to what you got, but don't let go. Don't let it go. Hold on to what you got, but don't let go. Don't let it go. Hold on to what you got, but don't let go. Don't let it go. Hold on to what you got, but don't let go. Don't let it go. When I'm starting to sing and it's singing in vain. Don't let it go. I like a young woman is a crying shame. Don't let it go. I said, no, no, no, that won't work here. Don't let it go. You better go back, grow up, come back next year. Don't